Meine Zuhörer, der Text, den Brahms als 36-Jähriger vertonte, ist Teil des großen Gedichtes Harzreise im Winter von Goethe. Die Verse wurden oft, wohl nicht erst seit Brahms, aus dem Gedicht herausgelöst, so wie sich ja auch im Musikgebrauch oft einzelne Sätze aus Zyklen zu verselbstständigen pflegen, etwa der Reigen seliger Geister von Gluck oder das Es-Dur-Menuett von Mozart. Das goethische Fragment lautet: Aber abseits, wer ist's? Ins Gebüsch verliert sich sein Pfad. Hinter ihm schlagen die Sträuche zusammen. Die Öde verschlingt ihn. Bis hierher hören wir eine Art Rezitativ. Nun folgt ein Arioso. Ach, wer heilet die Schmerzen des, dem Balsam zu Gift ward, der sich Menschenhass aus der Fülle der Liebe trank? Erst verachtet, nun ein Verächter, zehrt er heimlich auf seinen eigenen Wert in ungenügender Selbstsucht. Das Ende ist dann eine Art Choral. Ist auf deinem Psalter, Vater der Liebe, ein Ton seinem Ohre vernehmlich, so erquicke sein Herz. Öffne den umwölkten Blick über die tausend Quellen neben dem Durstenden in der Wüste. Die Worte, so einprägsam und vollkommen, klingen nicht wie ein Fragment, wirken vielmehr als etwas in sich Abgeschlossenes und Ganzes, und so vertonte sie Brahms auch. Vielleicht aber liegt hier bereits ein Grundproblem des Werkes. Es ist nicht möglich, in diesem Rahmen das gesamte Gedicht zu analysieren. Nur so viel ist anzumerken, dass diese Verselbstständigung den Gesamtzusammenhang nicht ahnen lässt, aus dem die Verse genommen sind. Das Gedicht ist eine große Reflexion über Glück und Unglück, dessen Urheber als ein Gott apostrophiert wird. Antike Religiosität zeigt sich auch in den Versen: Er sträubt vergebens sich gegen die Schranken des ehernen Fadens, den die doch bittere Schere nur einmal löst. Und auch der Wagen, der Fortuna führt, gehört in diese Sphäre. Aber dann, in den von Brahms vertonten Versen, wird nun die antike Religiosität überwölbt von der neuen Gegenwart eines Vaters der Liebe und des erquickenden Tons auf seinem Psalter. Was in den herausgelösten Versen nur als Trost in Einsamkeit erscheint, ist im ganzen Gedicht ein viel gewaltigeres Ereignis, wie ein großer Sonnenaufgang, wie Anbruch des Neuen schlechthin, und zwar für unglückliche und auch für glückliche Menschen. Damit ist die Bedeutung des Gedichtes noch kaum umrissen, aber es wird deutlich, dass Brahms nur einen Teilaspekt sah. Wir wissen, dass er sich mit dem Einsamen identifizierte und deswegen auch das Stück als zu intim ursprünglich zurückhalten wollte. Nun wäre es ja gewiss denkbar, dass die Musik trotz des fragmentarischen Textes dennoch das Ganze gewissermaßen als Umriss oder punktierte Linie auf irgendeine Weise artikulieren würde. Indessen scheint mir aber, dass Brahms die ungeheuren anderen Aspekte des Gedichtes, wie etwa allein schon die Rolle der Natur, die Winterströme, die vom Felsen stürzen, oder den Berg als Altar, geheimnisvoll offenbar über der erstaunten Welt, gar nicht künstlerisch mitgesehen, das heißt vertont hat. Visionen wie am Ende von Faust II scheinen ja hier bereits auf. Aber sie prägen eben hier nicht die Musik. Es ging Brahms um den subjektiven Aspekt Leiden und Erquickung für den Einsamen. Hören Sie nun die ganze Altrhapsodie von Johannes Brahms. Den Alt singt Helen Watts mit dem Orchester de la Suisse Romande und dem Männerchor des dortigen Rundfunksenders. Der Dirigent ist Ernest Ansemi. Das war die Altrhapsodie von Brahms mit der Solistin Helen Watts unter Ansemé. Das Werk war früher eins der beliebtesten von Brahms. Indessen scheint es mir heute eher am Rande zu stehen und in Teilen schon zu verblassen. Der Grund für ein solches Altern einer Wirkung ist schwierig zu bestimmen. Denn das Stück ist doch ganz die Handschrift Brahms, sehr gekonnt und auch durchaus interessant in der Faktur. Schön ist der freie, rhapsodische Stil, durch den die alte Form, Rezitativ, Arioso, Choral, nur eben noch durchscheint. Auch geht die Musik liebevoll und sorgfältig den Einzelheiten des Textes nach, so etwa bei den Worten Menschenhass oder Fülle der Liebe. Aber das, was in den großen Liedern auch bei Brahms zuweilen gelingt, will sich hier doch nicht ereignen. Das Nachempfinden, Ausmalen, quasi Wiederholen des Textes ist ja nicht die wichtigste Funktion der Musik, sondern wie bei Schubert etwa, langt Musik weit in den Untergrund des Textes, wird von dessen verborgenen Unterströmungen gespeist und kann sich manchmal fast desinteressiert an der begrifflichen Oberfläche erweisen. Im Grunde wird dann nicht das Gedicht vertont, sondern das, was an ihm unsagbar ist. Man könnte sagen, der Ton macht hier die Musik. Vielleicht nun kann das hier gar nicht gelingen, weil die Tiefendimension dieser Strophen eben vom Ganzen her bestimmt wird und nicht nur von den Worten dieses Fragmentes. Wird deren Schönheit nur für sich genossen, kann sie leicht zum isolierten Objekt werden und verdinglicht werden. Am meisten gefährdet, scheint mir, wird das Stück durch den choralartigen dritten Teil, und zwar vor allem durch seinen Beginn und sein Ende. Der Ausdruck der beiden ersten Teile, Rezitativ und Arioso, überzeugt durch die Artikulierung menschlichen Leids und nicht zu stillender Sehnsucht. Der Ausdruck des Chorals aber greift zu kurz. Er kann diese Sehnsucht nicht auffangen und entspricht noch viel weniger den grandiosen Perspektiven, die das ganze Gedicht aufreißt. Das ist keine Ankunft, sondern mehr ein bescheidener, frommer Augenblick. Vielleicht wurde ja diese fromme Enge von Brahms selber empfunden, denn er versucht im Es-Dur-Mittelteil öffne den umwölkten Blick gleichsam selbst den Ausbruch. Ohnmächtig vollends scheint mir der Versuch, das Private dieses Gebetes doch auf eine Art von Gemeinde zu beziehen, die als Männerchor den Choralgesang im Hintergrund begleitet. Sie vermag dieses Gebet nicht emporzutragen. Der befriedigende C-Dur-Abschluss schlichtet nicht die Sehnsucht des Einsamen, übertüncht sie nur. Freilich ist das nicht etwa Brahms als Verlogenheit anzulasten. Es kommt vielmehr, obgleich hier kein geistliches Werk, sondern nur ein Anklang daran gegeben ist, etwas Objektives zutage, dass nämlich im späteren 19. Jahrhundert und ganz besonders im Bereich liberaler Bürgerlichkeit es einem Einzelnen kaum noch gelingen kann, einen geistlichen Ton anzuschlagen, wenn die Gemeinde, an die sich dieser Ton wenden müsste, nicht mehr vorhanden ist. Die tiefste Frömmigkeit und auch die musikalische Beschwörung einer solchen Gemeinde wie hier kann doch nicht diesen geistlichen Bezug schaffen. Was hier also stört, ist nicht etwa die musikalische Artikulierung der Sehnsucht nach einer geistlichen Sphäre, sondern der affirmative Klang, der den objektiven Konflikt gar nicht wahrzunehmen scheint. Die Interpretation der Altrhapsodie kann nun sehr verschiedene Wege gehen. Einer allerdings wird von keinem der heutigen Dirigenten betreten, das gefühlvolle Unterstreichen des Espressivos. Eher verhalten sich die Interpreten umgekehrt. So versucht Ansemé, dessen Aufnahme wir schon hörten, in Leichtigkeit und schlanker Deklamation, vor allem aber in einer idealen klanglichen Ausgewogenheit, ein Ebenmaß zu finden, in dem das Gefühl nirgends überbordet. Dazu passt ausgezeichnet die Stimme von Helen Watts, die glücklich Alt- und Soprantimbre vereinigt und nicht nur fraulich voll, sondern auch mädchenhaft schlank klingen kann. Eine alte Aufnahme unter Clemens Krauss geht hier ganz andere Wege. Seine Solistin, die unvergessene Kathleen Ferrier, zieht den Text eher auseinander, wobei ihr das langsame Tempo des Dirigenten bedeutend hilft. Clemens Krauss begegnet dem Stück nicht mit der Unbefangenheit und der schönen Leichtigkeit wie Ansemé, sondern vielmehr reflektierend. Auch er überlässt sich nicht einfach gefühlvollem Musizieren, weist es aber ebenso wenig in die Schranken eines schönen Ebenmaßes wie Ansemé. Im Gegenteil, er sprengt den Zusammenhang auf, zerstört das Maß, befremdet und will wohl auch befremden. Hören Sie etwa das Ende des ersten Teils. Die Sätze »Das Gras steht wieder auf« und so weiter werden von Kathleen Ferrier so auseinandergenommen, dass stockende Fragen entstehen, zwischen denen Pausen gähnen. Das sehr langsame Tempo lässt den Ausdruck des folgenden Teils tief versponnen, wie ausweglos verstrickt erscheinen. Den Choral nimmt Krauss überaus klar konturiert in größter Strenge und genau im Takt. Bei ihm wird wieder der Zusammenhang aufgesprengt, indem, wie in altertümlicher Manier, der Choralgesang Zeile für Zeile erscheint und die Pausen dazwischen nicht ausdrücklich überbrückt werden. Hören Sie nun die ganze Aufnahme. Sie weicht auch zeitlich beträchtlich von den anderen ab. Trotz der älteren Aufnahmetechnik zeigt sich doch bei Dirigent und Sängerin eine imponierende Kraft der Interpretation. Vor allem nimmt sie, wenn man so sagen kann, die Pausen beim Wort. Wie plötzliches Erstaunen geht es immer wieder durch diese Musik. Teilweise Verfremdung rettet das Stück aus der Sphäre des allzu Vertrauten. Die Strenge des Alls, Kathleen Ferrier, kann unversehens, etwa bei den Worten »Fülle der Liebe«, in unerwartete Lieblichkeit umschlagen. Die Sängerin Kathleen Ferrier wird begleitet vom Londoner Philharmonischen Orchester und Chor unter der Leitung von Clemens Krauss. Thank you. Das war Brahms Altrapsodie, gesungen von Kathleen Ferrier unter der Leitung von Clemens Kraus. Sie werden bemerkt haben, dass in der eben gehörten Aufnahme nicht nur eine Dissoziierungs-, eine Vereinzelungstendenz also festzustellen war, sondern auch umgekehrt die strenge vereinheitlichende Durchführung dieser Tendenz. Eben dadurch wird die Aufnahme so bemerkenswert. Hören Sie nun noch Klemperer mit der Altistin Christa Ludwig. Das, was hier im Gegensatz zur Clemens-Kraus-Aufnahme am meisten auffällt, ist die Kraft der Zusammenfassung, was wiederum bei Klemperer die Intensität der Details nicht mindert, sondern mehrt. Schon in den Anfangsakzenten, die bei den anderen eher statisch klingen, spüren wir strömende Dynamik. Dieses Forzati ziehen uns gleichsam vorwärts. Etwas wie Ungeduld, Passionato, prägt auch das folgende Arioso. Statt Elegie, als sie die Stelle sonst erscheint, hören wir hier erwartungsvolles Vorwärtsdrängen, das einem Ziel nicht mehr fern zu sein scheint. Der Ausdruck des Chorals wird von Klemperer durch zweierlei geprägt. Christa Ludwig singt eher zurückhaltend. Ihre Stimme hat hier nahezu knabenhaftes Timbre. Außerdem holt die Aufnahme die Stimme nicht extra als Solo heraus, sondern lässt sie wie einen hervorgehobenen Part des Chores erscheinen. Beides bewirkt Distanz. So fällt ein Hauch von Kühle herein, auch von Ferne. Gleichwohl ist immer die zusammenfassende Energie Klemperers spürbar. Er macht unter allen Dirigenten am meisten die Kontur der Form hörbar. Unter seinen Händen tritt die große Linie nahezu klassisch hervor. Drei Interpretationen also, die das Werk heute noch retten können. Die maßvolle Ensemes, die aufsprengend befremdende Clemens Kraus und die mit kraftvollstem Griff zusammenfassende und im Großen artikulierende Klemperers. Es wäre töricht, hier eine Wertskala aufzurichten. Es war mir wichtig zu zeigen, dass Interpretationen zwar nicht einem veraltenden Werk zur Jugend verhelfen können, aber dass sie es doch vorm Abkippen ins Interesselose zu bewahren vermögen. Und das schaffen eben nur die ranghöchsten Darstellungen. Hören Sie nun Brahms Altrapsodie, gesungen von Christa Ludwig, mit dem Chor und Philharmonischen Orchester London unter der Leitung von Otto Klemperer.